Wie angekündigt, geht es jetzt los mit der Besprechung von Rainers absolutem Meisterwerk, Auf den Wegen des Lebens. Es ist die längste Fick-Geschichte, die ich je in meinem Leben gelesen habe. Hier haben so viele Menschen miteinander Sex, dass man gut und gerne durcheinander kommen darf. Das werden wir auch. Aber um eine gesunde Menge Matt ins Netz zu injizieren, werde ich natürlich nicht den gesamten Schmuddelroman lesen und kommentieren. Also zumindest nicht in einem einzigen Video. Ich werde Kapitel für Kapital vorgehen, sodass niemand sein gesamtes Leben aufgeben muss, um diesem Wahnsinn beizuwohnen. Als guter Ankündigungslord würde ich jetzt ankündigen, dass jede Woche ein Kapitel gelesen und kommentiert wird. Ich weiß aber nicht, ob ich das schaffe. Und da ich nur ein Typ bin, der sein Zeug macht, sag ich, kommt, wann kommt. In der Beschreibung findet ihr eine Playlist, in der die neuen Kapitelbesprechungen dann immer erscheinen. In diesem Video befassen wir uns mit dem Prolog, der schon so einiges über den Roman erzählt. Eigentlich kann man so ziemlich jede wichtige Information bereits aus dem Prolog entnehmen. Aber ihr kennt das Spiel. Ich lese eine Passage und dann kommentiere ich diese. Viel Spaß, oder eher viel Grauen. Rainer Winkler, Auf den Wegen des Lebens. Prolog. Mit 25 ist Rainer ein recht junger Schriftsteller. Auch wenn er noch keinen Bestseller geschrieben hat, werden seine Bücher gut verkauft und ermöglichen es ihm so, und durch Videos, die er auf YouTube macht, ein halbwegs gutes Leben. Wer damit gerechnet hat, dass Rainers Protagonist einmal nicht Rainer heißt, ist auf dem Holzweg gewandelt. Natürlich haben wir es wieder mit Rainer zu tun, der in der Geschichte 5 Jahre jünger als im wahren Leben ist. Also kann man gut und gerne davon ausgehen, dass Rainer Ewigkeiten an Auf den Wegen des Lebens geschrieben hat. Wir erfahren gleich, dass dieser Rainer der Geschichte natürlich in seinem Metier der Beste ist. Zumindest wird das meiner Auffassung nach impliziert. Er ist in der Geschichte Autor und YouTuber und mit beidem verdient er Geld. Was auch sonst. Mit Frauen hat er wenig am Hut, obwohl er sowohl auf Frauen als auch auf Männer ein Auge wirft. Der dritte Satz des Buches und wir erfahren direkt, worauf Rainer in dieser Geschichte mal wieder hängen geblieben ist. Also, direkt erfahren wäre übertrieben, aber das erfahrene Leseauge weiß spätestens jetzt, was Rainer seine Figuren hauptsächlich tun lassen wird. Außerdem können wir eine Parallele zwischen Geschichten und echtes Leben Rainer ziehen. Sie sind beide bisexuell. Also, sofern die Geschichte des Schauerberger Ogers stimmt und er wirklich bisexuell ist, was ja durchaus angezweifelt werden darf. Das Problem war bislang nur, dass die wenigen Frauen, an denen er Interesse hatte und die er ansprach, ihm entweder direkt einen Kopf gegeben haben oder aber ihn übel mitgespielt hatten. So, so. Die Frauen haben dem Geschichtenrainer übel mitgespielt. Ein Schelm, wer sich hier dazu verleiten lässt, an die unzähligen Bärchen zu denken, die es bereits geschafft haben, das Herz des fetten Schriftstellers zu brechen. Sexuelle Erfahrungen hat er keine gemacht, nicht mal ein Kuss. Naja, außer seine Mutter und Schwester als Kind, aber das zählt ja wohl nicht. Das typische Rainer-Winkler-Muster. Er, der Protagonist, ist Jungfrau. Was hätte man anders erwarten sollen? Mal abgesehen davon, dass ein Kuss auf die Wange wohl kaum Knutschen gleichkommt. Mal ehrlich, die Geschichte nimmt eine andere Wendung als gewollt. Zurück zum Thema. Hier ein literarischer Handwerksfehler. Der Autor tut so, als würde er jetzt zum eigentlichen Thema seiner Ausführungen zurückkehren, dabei war nie ein Themenwechsel erkennbar. Natürlich gab es einen Bruch zwischen Geld als Schriftsteller und mit YouTube und der Ausführung der nicht vorhandenen Mullen, aber für den Winkler gehören diese Themen doch eigentlich in ein und dieselbe Schublade. Er ist doch der Auffassung, dass mit den großen Kohlen im Vorgarten auch die dicken Hupen am Körper einer Mulle in sein Haus kommen. Keine Ahnung, warum er hier schreibt, es ginge wieder zurück zum Thema. Es springt ein kleiner Betrag monatlich raus, aber er reicht, um sein Haus, Auto und sich einige kleine Annehmlichkeiten zu leisten. Dazu gehörte auch 3-mal im Jahr Urlaub von 2 bis 3 Wochen an schönen Orten oder einmal die Woche in die Sauna sowie eine Jahreskarte für das Schwimmbad. Oh, der Was wäre, wenn Rainer führt scheinbar genau das demütig gute Leben, das der Autor selbst gerne führen würde. Da zeigt sich natürlich die Realitätsflucht, die der mittelfränkische Pommespanzer alltäglich betreibt. Er lebt in der Welt, ein anderer sein zu wollen und findet seinen Halt darin, sich auszumalen, wie es wohl wäre, wenn er derjenige wäre, der wo Geld hat, allwöchentlich in die Sauna gehen kann und so weiter. Ja, alles in allem konnte er sich nicht beschweren. Nur eine Frau wünschte er sich trotzdem. Es war schön und gut, mit anderen Männern seinen Spaß zu haben, aber es füllte ihn nicht aus und mehr als eine sexuelle Beziehung war einfach nicht drin. So, Im Prolog hatten wir bisher Thema, Themenwechsel, zurück zum Thema und dann jetzt wieder zum Thema des Themenwechsels. Chapeau. Der Autor weiß ganz offensichtlich nichts von Stringenz zu halten. Hier ein bisschen Mullentalk und natürlich das reine Eigennarrativ, dass seine Bisexualität nicht über Fickbeziehungen hinausgeht, außer es handelt sich dabei eben um weibliche Liebesgespielinnen. Aber Liebe mit Männern? Auf keinsten, Alter. Da geht nur Sex. Es war ja auch nicht so, dass er nicht versuchte, eine Frau zu finden. Im Gegenteil. Nachdem er in der realen Welt keinen Erfolg hatte, begann er hier und da auf Online-Portalen zu suchen und auch über Magazine. Leider immer ohne Erfolg. Hier und da taucht nun der Konflikt der realen Welt und der Online-Welt auf. Ein Konflikt, der bei Autor Rainer tatsächlich existiert, allerdings im Roman nur auf den sexuellen Aspekt anspielt. Er hat natürlich weder im Internet noch im Real-Life Erfolg bei den Mullen. Nicht mal die Kontaktmagazine scheinen willige, geile Frauen anzulocken, die es mit dem Meisterschriftsteller und Autoren treiben wollen. Nicht nur, dass die meisten aller Online-Portale nur Geldmacherei waren, die wenigen, die es nicht waren, sind dazu nur auf Sex aus. Was zwar schön und gut ist, ihm aber nicht gerade viel Hoffnung gibt, dass daraus mehr als ein One-Night-Stand werden kann. Etwas, was er überhaupt nicht abkonnte. Nicht mal mit anderen Männern mochte er das. Die Online-Kontaktbörsen sind ja wie reiner YouTubes Mitgliedschaftsränge, nur Geldmacherei. Aber wie wahnsinnig ist bitte das Narrativ des Rainers, der nicht einfach nur Sex will, sondern vor allem eine feste Beziehung. One-Night-Stands beschreibt er ja hier als etwas, das er überhaupt nicht ab kann. Vielleicht ein Selbstdiss. Vielleicht hasst sich der echtes Leben Rainer dafür, ein Egoist zu sein und Frauen nur als Hülsen für seinen im Fett versunkenen Schwanz zu sehen. Naja, vielleicht will er aber auch nur wieder zeigen, was für ein geiler Typ er ist. Dass er kein Mann für eine Nacht ist, sondern jemand, der einfühlsame Liebe will. Auf sowas stehen Frauen ja, und wenn eh jeder weiß, dass Rainer sich immer selbst als Protagonisten auswählt, kann er ja auch gerne mal ein paar Schichten Butter mehr aufs Brot schmieren. Sicher, er hatte schon den ein oder anderen, aber gerade deshalb wollte er das nicht zur Gewohnheit werden lassen. Selbst in der Sauna, in der er ab und an war, mochte er das nicht. Wobei es da normal war. Aber das und mehr erfahrt ihr im folgenden Kapiteln. Viel Spaß. Okay, der Prolog zeigt natürlich schon, worauf es in diesem Schmuddelroman hinauslaufen wird. Aber die Thematik habe ich ja eingangs bereits erwähnt. Das Werk kommt immerhin mit 30 Kapiteln daher, wobei numerisch angegeben nur 27 Kapitel sind. Da Kapitel 9 bis 11 allerdings zweimal vorkommen, mit verschiedenem Inhalt, kommen wir auf stolze 30 Kapitel. Wenn's hochkommt, wird es also noch 30 Videos zu diesem Schmuddelroman geben. Ist das nicht toll? Bevor Rainer aber mit dem ersten Kapitel loslegt, gibt es noch einen Sicherheitshinweis, eine Belehrung über Safer Sex, die ich euch auf keinen Fall vorenthalten will. Hinweis: Safe Sex ist wichtig. Bedenkt, dass es sich hierbei um eine Geschichte handelt. Ihr solltet im realen Leben immer geschützt Sex haben. Es gibt viele Krankheiten, nicht wenige beeinträchtigen ganzes restliches Leben. Kondome schützt auch zusätzlich vor ungewollter Schwangerschaft, denn auch die Pille, Spritze, Spirale oder andere Verhütungsmittel sind nicht zu 100% safe. Es kommen in dieser Geschichte nur keine Kondome vor, weil es meist sehr schnell geht und den Ablauf in der Geschichte dämpfen und dadurch die Erregung schwächen würde, wenn man aus dem Nichts ein Kondom herholt. Außerdem wird das aber auch noch zur Sprache kommen gegen Ende des Buches. Seid also immer vorsichtig und schützt euch. In einer Geschichte keinen Schutz zu nutzen, hat nur so weit Auswirkungen, wie der Schriftsteller es zulässt. Eine Geschichte ist nicht die Realität. Interessant, dass Rainer hier solche Informationen reinpackt. Ich frage mich, was er mit diesem Buch bezwecken wollte und welche Zielgruppe er meint, zu bedienen. Schön ist natürlich, dass er weiß, dass Kondome die Erregung des Lesers schwächen würden. Stellt sich natürlich nur die Frage, warum die Typen, die Mulle in Raumschiff 51 entjungfern, Kondome dabei haben und nutzen. Und die Geschichte stammt ja offenkundig auch vom Winkler. Erfahren werden wir es wohl nie. Zu guter Letzt möchte ich noch das Selbstverständnis des Winklers in diesem Sicherheitshinweis beleuchten. Das Wichtigste dabei ist der letzte Satz, in dem Rainer sinngemäß von den Auswirkungen der Nichtnutzung eines Kondoms in der Geschichte spricht, deren Auswirkungen allerdings der Macht des Schriftstellers unterliegen. Damit sollten natürlich jegliche Zweifel aus dem Weg geräumt werden, dass es Rainer fucking Winkler auch und vielleicht sogar vor allem darum geht, über irgendetwas Macht ausüben zu können. Zeigt sich natürlich auch an seinen Discord-Ausrastern und so. Das ist die Phase seines Lebens, in der er das Martyrium der Unterdrückung durch Rudi ausgleichen muss. Naja, Das soll's gewesen sein mit dem Prolog. Das Video hier war jetzt nicht allzu lang, aber die nächsten Kapitel sind auf jeden Fall länger als das, was jetzt kam. Also die nächsten Videos werden dann auch wieder länger. Beim nächsten Mal steigen wir dann voll ein und lesen das erste Kapitel. Habt ihr noch Gedanken zum Prolog? Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nur, mich fürs Zuschauen zu bedanken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.